verlängern Crailsheim und Wörnitz 4 Kilometer und die A24 Berlin Richtung Hamburg ist zwischen Schwarzenbeck, Grand und Witzhafen nach einem Unfall gesperrt. Dadurch 1 Kilometer Stau. Deutschlandfunk. Hörspiel. Es kommt nicht häufig vor, dass ein Hörspielmanuskript den Weg auf die Theaterbühne findet, ehe es in seinem Ursprungsmedium Radio umgesetzt wurde. Genau das aber ist geschehen im Fall des Stücks von Wolfram Lotz, Die lächerliche Finsternis. Es war das Stück des Jahres. Auf deutschen Theaterbühnen vielfach nachgespielt, nach der furiosen Uraufführung in Wien und von Kritikern und Zuschauern gleichermaßen gefeiert, als produktive Herausforderung des Theaters. Doch der 1981 geborene Autor Wolfram Lotz hat sein Stück, wie gesagt, ursprünglich für die Radiobühne gedacht. Ein Stück, das mit Motiven von Joseph Conrads Herz der Finsternis ebenso spielt wie mit Assoziationen an Coppolas Film Apokalypse Now. Leonard Koppelmann hat die lächerliche Finsternis im vergangenen Jahr für den SWR als Hörspiel inszeniert und so den Text von Wolfram Lotz ausschließlich ins von vornherein gedachte Radio gebracht. Piratenprozess in Hamburg seit rund 400 Jahren. Die Angeklagten, 10 Männer aus Somalia, tausende Kilometer von ihrer Heimat entfernt, stehen sie nun vor einem deutschen Gericht wegen des Angriffs auf das deutsche Containerschiff MS Taipan im April 2010. Im Fall einer Verurteilung drohen den Freibeutern bis zu 15 Jahre Haft. Der Gerichtssaal. Sehr geehrter Herr Vorsitzender Richter, mein Name ist Ultimo Michael Pussy. Und wie Sie wissen, und wie ja auch der deutschen Presse zu entnehmen war, bin ich ein schwarzer Neger aus Somalia. Der Einfachheit halber spreche ich Deutsch mit Ihnen. Bitte verstehen Sie das. Es macht ja alles viel einfacher, wie ich finde. Zu meiner Person kann ich folgende Angaben machen. Ich wurde geboren in der Regenzeit, unter einem Baum, dessen Blüten am Morgen duften wie die Blüten keines anderen Baumes. Allerdings am Mittag schon scheu ihre Kelche verschließen, vor den Blicken der Menschen und der Tiere. Der Name meines Vaters war meistens Kanok. Manchmal nannte er sich aber auch Pulpin, manchmal nannte er sich Tuarde, manchmal hieß er Iltis, je nachdem, mit wem er sprach. Von Beruf war er einer, der am Stadtrand Mogadischus mit einem Stock im Sandboden nach Dingen sucht. Meine Mutter hieß Honija. Sie hatte unterschiedliche Berufe erlernt. Das Kochen von Gegenständen in einem Blechtopf, das Waschen von Wäsche, das Putzen der Dinge, die man besitzt, das Weinen, wenn man traurig ist, das Singen, wenn man voller Freude ist, das Programmieren von simplen Excel-Tabellen, das Stupsen von Hunden mit einem dürren Zweig, wenn sie zu aufdringlich werden, das Geben von Geborgenheit. Die lächerliche Finsternis. Hörspiel von Wolfram Lotz. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich hier vor dem Hamburger Landgericht stehe, angeklagt der Piraterie. Es ist richtig, dass ich Pirat bin. Auch gestehe ich die mir vorgeworfene Tat, den Überfall auf das Frachtschiff MS Taipan begangen zu haben. Ich habe aber das Recht zu erzählen, wie ich zu dieser Tat gekommen bin. Denn ich möchte damit an Ihr Verständnis appellieren für unsere Lage, die uns dazu zwingt. Auch wenn unsere Lebensumstände für einen Mitteleuropäer fremd und völlig unverständlich anmuten mögen. Dennoch, bevor ich der Piraterie nachgegangen bin, habe ich zunächst den Beruf des Fischers erlernt. Zu diesem Beruf bin ich gekommen durch meinen besten Freund Toftau. Toftau wollte als Kind schon immer ein Fischer werden. Ich will Fischer werden! Mir war es als Kind immer ganz gleichgültig gewesen, was aus mir werden würde. Ich habe als Kind immer gesagt, es ist mir ganz gleichgültig, was aus mir werden wird. Ihr könnt mir mal alle den Arsch ölen. Aber abends, wenn wir zu zweit in einer aufgesägten Blechtonne saßen, hinter einer alten Fabrik am Stadtrand von Mogadischu, wo früher in der Kolonialzeit Bananen angefertigt wurden, also wenn wir abends in dieser aufgesägten Tonne saßen, hinter der Fabrik, dann erzählte mir Toftau, was er über die Fischerei wusste. Es war nicht viel. Aber es war schön. Und da begann auch ich irgendwann davon zu träumen, Fischer zu werden. Und Toftau und ich versprachen uns, dass wir gemeinsam Fischer werden würden. Wir werden gemeinsam Fischer! Versprochen! Der Fluss. Ich streichle ein Mundwerk. Es hat ein sehr weiches Fell. Ich fahre mit der Hand. Mein Name ist Oliver Pellner. Ich bin Hauptfeldwebel der Bundeswehr. Mein Auftrag war es, Oberstleutnant Karl Deutinger ausfindig zu machen, damit er liquidiert werden konnte. Deutinger war Teil einer dreiköpfigen Spezialeinheit gewesen, die 1,5 Jahre zuvor in den Wäldern im Osten des Landes in geheimer Mission unterwegs war. Das Unternehmen war allerdings nicht zum Abschluss gekommen, da Deutinger, so entnahm ich es den mir ausgehändigten Unterlagen, im Wahnsinn seine beiden Kameraden Ingo Petrov und Matthias Wenske umgebracht hatte. Meine Aufgabe war es nun, Deutinger im Zielgebiet ausfindig zu machen und seinen genauen Aufenthaltsort für einen Luftschlag an das Einsatzzentrum weiterzugeben. Zu diesem Zweck sollte ich mit einem Patrouillenboot den Hindukusch hochfahren bis ins Zielgebiet. Hier sagen die Leute, der Hindukusch ist doch kein Fluss, das ist ein Gebirge. Die Leute sehen was im Fernsehen und glauben es einfach und meinen dann zu wissen, dass der Hindukusch ein Gebirge ist. Ich aber war da. Ich bin den Hindukusch hochgefahren. Es ist ein dunkler, langsam fließender Strom. Ich bin ihn hochgefahren auf der Suche nach Oberstleutnant Deutinger, hinein in die Regenwälder Afghanistans, begleitet nur von dem Unteroffizier Stefan Dorsch, der unser Patrouillenboot steuerte. Am besten sagt Stefan Dorsch kurz selbst was zu seiner Person. Was soll ich denn sagen, Herr Hauptfeldwebel? Ja, zum Beispiel, dass Sie aus Ostdeutschland sind. Okay. Also, ich komme aus Ostdeutschland, aus Bernburg in Sachsen-Anhalt. Und etwas zu Ihrer beruflichen Qualifikation? Ich habe soziale Arbeit studiert. Sie müssen noch dazu sagen, dass Sie aber keinen Abschluss gemacht haben. Ja, ohne Abschluss. Und sagen Sie kurz, wie Sie zur Bundeswehr gekommen sind. Was meinen Sie jetzt genau? Die Sache mit der schlechten Situation, da wo Sie herkommen. Ich bin zur Bundeswehr gekommen, weil ich nach meinem Studium keinen Job gefunden habe. Und da habe ich mich verpflichten lassen. Also es war schon klar, dass ich dann auch ins Kriegsgebiet muss, aber ich dachte, das ist ja immer noch besser als arbeitslos zu sein. Genau, aber ganz so ohne weiteres haben Sie sich ja nicht verpflichten lassen. Sie hatten ja Zweifel aufgrund Ihrer privaten Situation. Ja, gut, das stimmt. Das sollten Sie noch kurz sagen. Ja? Ja, nur wenn Sie wollen. Also, okay. Ich hatte erst eine Freundin bisher. Also, wir waren auch nur 1,5 Monate zusammen. Das ist jetzt auch 4 Jahre her. Ich bin ja inzwischen 31. Und natürlich war das auch so eine Sache, dass ich dachte, also, wenn ich mich verpflichten lasse und in Einsätze im Ausland muss, macht es das ja fast unmöglich, jemanden zu finden. Und dabei ist das Wichtigste, dass man jemanden hat, also auch Sex natürlich, ja klar, das fehlt mir. Und ja, soll ich sonst noch was zu mir sagen? Danke, das reicht erstmal. Aber ich hätte noch eine Frage, Herr Hauptfeldwebel. Ja? Ich fahre Sie den Fluss hinauf, so viel weiß ich ja, aber was genau ist unser Auftrag? Ach, diese Fragen. Ich durfte es ihm ja nicht sagen. Der Auftrag unterlag strengster Geheimhaltung. Pause. Ich tat einfach so, als hätte ich ihn gar nicht gehört. Das Meer. Als Toftau und ich uns versprachen, dass wir gemeinsam Fischer werden würden, sagte Toftau, wenn man vom Stadtrand auf das Meer hinausblickt, dann kann man dort draußen viele bunte Schiffe sehen. Es sind englische, holländische, japanische, indische, amerikanische, deutsche und chinesische Schiffe. Und sie sind dort, weil das Meer Somalias reich an herrlichem Fisch ist, wie der Himmel reich ist an Sternen. Wir müssen nur hinausfahren und uns von diesem Reichtum nehmen. Und als es also an der Zeit war, als eine Stärke in unsere Körper gekommen war und uns Haare unter den Armen gewachsen waren, knüpften Toftau und ich Netze und kauften von Geld, das Toftau von seiner dicken Mutter geerbt hatte und von Geld, das er von anderswo bekommen hatte. Niemand weiß etwas Genaues darüber. und von Geld, das ich durch den Kauf eines kaputten Transistorradios, dessen Reparatur und den anschließenden Weiterverkauf im Internet erwirtschaftet hatte. Und von Geld, das ich bekommen hatte für das Bauen einer kleinen Gartenmauer. Und von Geld, das ich verdient hatte durch den Verkauf eines bläulich schimmernden Vogels, den ich mit den Händen gefangen hatte hinter dem Haus des alten Olin. Und von Geld, das ich bekommen hatte durch den Verkauf einer Kassette mit französischer Rapmusik. Und von Geld, das ich verdient hatte durch das Graben eines kleinen Grabens zwischen zwei anderen von anderen Leuten gegrabenen Gräben zur Bewässerung. Von diesem Geld kauften wir ein kleines, verbeultes Boot. Wir nennen es Hoffnung. Wenn es bis hierhin Fragen gibt, dann nur zu. Wenn irgendetwas nicht schlüssig erscheinen sollte, dann fragen Sie einfach. Gut. Der Fluss. Einige Tage nach unserem Aufbruch erreichten wir wie geplant die letzte richtige Station vor Beginn der völligen Wildnis. Das Camp wurde von italienischen Blauhelmsoldaten betrieben. Man musste uns schon von Weitem gesehen haben, denn der Kommandeur, ein gewisser Lodetti, war hinunter zur Anlegestelle gekommen, um uns zu empfangen. Kommen Sie mit uns. Kommen Sie. Lodetti führte uns hinauf zum Camp. Auf dem Abhang lungerten mehrere Dutzend Eingeborene herum. Einige lagen unter einem Baum und schliefen. Andere saßen um ein Feuer, über dem sie eine Schlange brieten. Und wieder andere saßen hinter einem Felsvorsprung und spielten stumm eine Art Würfelspiel in der Mittagshitze. Sie alle schienen uns nicht sonderlich zu beachten. Was machen diese Leute hier? Fragte ich. Lodetti antwortete in etwa folgendermaßen. Es sind Raccogliatore, Erntearbeiter. Sie verbringen hier ihre Mittagspause. Hier sind sie sicher vor den Übergriffen der Taliban. Warum verbringen sie ihre Mittagspause hier auf dem steilen Abhang? Ja, hören Sie bloß auf, ja. Sie waren ja erst immer im Camp, aber es ging einfach nicht. Was war denn das Problem? Diese Eingeborenen, na, wie soll ich das sagen? Diese Leute sind ja völlig unzivilisiert. Das Problem war die Toilettenbenutzung. Wir haben lange versucht, ihnen beizubringen, dass sie sich beim Pinkeln hinsetzen. Aber es gab immer mal wieder einen unter ihnen, der das einfach nicht gemacht hat. Immer wieder waren kleine Spritzer auf der Klobrille und so. Ne? Zweimal waren sogar Spuren in der Schüssel, weil sie offenbar auch die Klobürste nicht benutzt hatten. Ne? Es ging einfach nicht mehr. Nein. Es war aber auch keine Lösung, sie stattdessen irgendwo hinter das Camp machen zu lassen. Bei diesem heißen Klima fängt das sofort an zu stinken, Dio mio, che cazzo di merda. Und irgendwann hatte ich die Idee, dass sie einfach ihre Mittagspause auf dem Abhang am Fluss verbringen können. Das ist zwar nicht optimal, aber sie sind dort immer noch durch unser Camp geschützt. Und vor allem können sie einfach in den Fluss machen, was sich letztlich als beste Lösung herausgestellt hat. Und es geht ja wirklich nur um die Mittagspause. Abends gehen sie zurück auf ihre Dörfer. Was arbeiten diese Leute denn hier? Sie ernten in den Wäldern das Koltan. Man ist ja in diesem Land weit davon entfernt, vernünftigen Anbau zu betreiben. Ne? Koltan wird für die Herstellung von Mobiltelefonen verwendet. Europäische Firmen zahlen gutes Geld dafür. Und wenn wir die Ernte nicht überwachen würden, würden sich die Taliban die Gewinne unter den Nagel reißen. Das heißt, die Station wurde deswegen hier gebaut? Ja, warum auch sonst sollte man auf die Idee kommen, hier in dieser Wildnis eine Station zu bauen? Wir sitzen hier. Wir sind völlig abgeschnitten von allem. Wir versuchen seit Monaten hier Internet zu bekommen, aber es ist einfach nicht möglich. Fernsehen schon gar nicht. Können Sie sich das vorstellen? Wir sitzen hier mitten im Kriegsgebiet, aber wir bekommen nichts davon mit, weil wir hier weder Fernseher noch Internet haben. Ab und zu werden wir aus den Wäldern mit Granaten beschossen und es gibt immer wieder Angriffe von einzelnen Einheiten. Aber mehr bekommen wir vom Krieg nicht mit, das muss man sich mal vorstellen. Es gibt hier einfach kein Internet in diesem dreckigen Nest. Ich saß da und sah zu, wie die Blüte des Kapokbaums sich öffnete. Ganz langsam. Und wie ich zusah, sah ich, dass es nur ein Vorgang war. Nur ein Vorgang. Was hatte ich erwartet? Was hatte ich bloß erwartet? Lodetti führte uns zu seinem Container, wo er uns zum Essen einlud. Ich weiß nicht mehr, was es gab. Jedenfalls klang es so. Irgendwann während des Essens sagte Lodetti: Es ist meine Verpflichtung, Sie vor der Weiterfahrt zu warnen. Diese Wildnis da draußen ist das blanke Entsetzen. Abgesehen von einer kleinen Mission flussaufwärts ist das hier die letzte richtige Station. Da draußen in dieser Wildnis herrscht der Irrsinn. Man wird da auf Dauer verrückt. Verrückt. Die Wildnis hat auch diesen Deutschen verrückt gemacht. Von welchem Deutschen sprechen Sie? Na, da sitzt irgendwo ein Deutscher in den Wäldern. Man konnte ihn hier über Funk hören. Ich habe das nie gehört, aber unser Funke hat das immer wieder empfangen. Es muss entsetzliches Zeug gewesen sein. Zunächst ist unser Funke immer seltsamer geworden. Das eben auch nachts am Funkgerät hat sich abgekapselt. Eh? Wir haben uns nichts dabei gedacht. Das passiert manchmal hier, dass man eben mal nicht gut drauf ist. Das legt sich dann irgendwann schon wieder. Aber unser Funke ist irgendwann durchgedreht. Er hat drei seiner Kameraden mit einem Gartenstuhl getötet, bevor wir ihn erschossen haben. Es war schrecklich. Warum genau hat er das getan? Ja, keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Ich habe nach dem Vorfall die Funkanlage unbrauchbar machen lassen, per Sicurezza, zur Sicherheit. Natürlich ist das ein Problem, weil wir immer noch kein Internet haben, aber ich trage hier als Kommandeur letztlich die Verantwortung. Im Camp wurde es langsam laut. Die Mittagspause schien vorbei zu sein. Vor dem Fenster zogen die Arbeiter vorbei, begleitet von einigen schwer bewaffneten Soldaten. Jeder Eingeborene trug einen leeren Kunststoffbeutel über der Schulter und hatte ein Werkzeug dabei, das eine Mischung aus Greifklemme und Heckenschere zu sein schien. Erst jetzt bemerkte ich, dass vielen Arbeitern einzelne Körperteile fehlten. Einem fehlte ein Ohr, einem anderen ein Arm und die Nase, wieder einem anderen eine Hand, einem fehlten beide Augen und ein Ohr. Einem fehlten an einer Hand sämtliche Finger außer dem Daumen. Einem anderen fehlte ein Bein, das nur notdürftig durch ein Ofenrohr aus Blech ersetzt worden war. Die Arbeiter machten aber trotz allem einen heiteren Eindruck. Einmal mehr kam mir der Gedanke, dass diese Wilden möglicherweise glücklicher waren als wir Zivilisierten, dass wir, obwohl wir alles hatten, was wir brauchten, unglücklicher waren als diese Versehrten, dass das Glück nichts damit zu tun hatte, ob einem ein Körperteil fehlte oder nicht. Lodetti war teilnahmslos sitzen geblieben, ganz mit seinem Essen beschäftigt. Irgendwann seufzte er. Dann begann er, ohne jeden Zusammenhang, folgende Geschichte zu erzählen. Ich bin in einem kleinen Bergdorf in den Dolomiten aufgewachsen. 250 Einwohner vielleicht. Und als ich ein Kind war, zu 5, 6, das war Anfang der 70er, da gab es da in dem Dorf noch eine ziemlich ausgeprägte Clubszene. Und wir Kinder sind nach dem Abendessen immer noch tanzen gegangen. Das war eine verrückte Zeit. Wir haben da auch viele Drogen genommen, viel synthetisches Zeug. Eines Abends habe ich da in einem Club ein Mädchen getroffen, das ich da noch nie zuvor gesehen hatte. Die war so alt wie ich, also so 5 oder 6. Und ich habe sie auf Anhieb irgendwie total gemocht. Und wir haben uns auch gleich wahnsinnig gut verstanden. Das Mädchen hieß Marina. Ich hatte an dem Abend Pillen dabei, heftiges Zeug. Und das haben wir zusammen eingeworfen und sind total abgetanzt. Und ach, es war wirklich wunderschön. Aber irgendwann war natürlich die Party vorbei und als wir nach Hause gehen sollten, da habe ich plötzlich was gefühlt, was ich bis dahin noch nie gefühlt hatte. Ich wollte mit Marina nach Hause gehen und mit ihr vögeln. Das war für mich total verstörend, weil ich war ja ein Kind von 5 oder 6 Jahren und ich konnte das gefühlsmäßig nicht einordnen. Und Marina war auch völlig davon überfordert. Die hat gesagt, ich sei völlig zugedruckt und soll erst mal wieder runterkommen. Wir können ja nicht einfach vögeln, wir sind ja noch Kinder. Aber ich habe sie inständig gebeten, mit mir in mein Kinderzimmer zu kommen. Aber Marina wollte nicht und irgendwann ist sie einfach abgehauen und hat mich stehen lassen. Ich war so verzweifelt in dem Moment, wie ich da alleine stand zwischen den Holzhäusern in unserem Dorf und die Sonne ging bereits auf, dass ich einfach losgeheult habe. Dass mir der Rotz und die Tränen bis in meinen Pullover hineingelaufen sind. Ich habe so flennen müssen und in dem Augenblick habe ich begriffen, dass mir die Scheißdrogen meine Kindheit versaut hatten. Lodetti schwieg. Er war für einen Moment sichtlich bewegt. Stefan Dorsch blickte mich fragend an. Er verstand auch nicht, was Lodetti uns mit dieser Geschichte sagen wollte. Dann wandte sich Lodetti wieder seinem Essen zu. Für ihn schien die Sache damit erledigt zu sein. Nach dem Essen ging Stefan Dorsch zur Anlegestelle, um das Boot zu betanken und mit Proviant zu beladen. Lodetti und ich blieben noch ein wenig sitzen und tranken einen Espresso und plauderten. Ich habe den 11. September. Lodetti erzählte mir, er habe den 11. September vor einem Fernseher in einer Ferienwohnung am Kummersee erlebt und habe sich damals nicht vorstellen können, was darauf alles folgen würde. Und dann erzählte er, dass es einmal durch das Dach des Containers reingeregnet habe und die Stereoanlage dabei kaputt gegangen sei. Außerdem erzählte Lodetti, dass er gerne Korbmöbel möge. Ich mag gerne Korbmöbel. Lodetti bestand darauf, mich noch hinab zur Anlegestelle zu begleiten, um uns zu verabschieden. Ich bestehe darauf, Sie noch zur Anlegestelle zu begleiten, um Sie zu verabschieden. Auf dem Weg hinab zum Fluss blieb Lodetti plötzlich auf dem schmalen Pfad stehen. Diese gottverdammten Wilden. Dieses gottverdammte, unzivilisierte Gesindel. Lodetti hatte sich gebückt und aus dem Gras ein zusammengeknülltes Zellophanpapier eines Schokoriegels aufgehoben. Das ist doch nicht zu glauben. Und da, sehen Sie sich das mal an. Lodetti rannte ein paar Schritte vor und hob den Stummel einer Zigarette auf, der zwischen den Gräsern lag. Wie oft habe ich diesen Leuten gesagt, dass sie ihren Müll in den Fluss werfen sollen und nicht auf die Wiese? Diese Barbaren, die begreifen es einfach nicht, Das ist doch ein Irrsinn, Wir versinken hier noch alle in der Wildnis. Wir werden hier alle in der Wildnis untergehen. So kann man sich doch nicht benehmen. Das ist doch ein Irrsinn. Lodetti hat einen roten Kopf bekommen. Er schien um Fassung zu ringen. Kopfschüttelnd stapfte er voran den Hang hinab. Erst als wir an der Anlegestelle angekommen waren, schien sich Lodetti einigermaßen beruhigt zu haben. Das ist gut. Passen Sie auf sich auf. Fahren Sie vorsichtig und machen Sie es gut. Es ist ein Irrsinn. Unser Boot setzte sich in Bewegung. Lodetti stand an der Anlegestelle, er winkte uns mit der einen Hand hinterher, in der anderen hielt er immer noch das Zellophanpapier und den Zigarettenstummel. Wir entfernten uns. Lodetti wurde immer kleiner, bis er nicht mehr zu erkennen war, aber ich konnte sehen, dass da irgendwas immer noch winkte. Ich beschloss einfach nicht mehr hinzusehen. Vor uns war jetzt nur noch der Fluss und ringsherum die finsteren, unendlichen Wälder. Das Meer. Dann endlich kam unser großer Tag. Wir fuhren in unserem Boot hinaus auf das Meer. Als wir einige Kilometer vom Land entfernt waren, stellte Toftau den Motor ab und wir lauschten der Stille. Dann umarmten wir uns, lachten und ließen die Netze ins Wasser gleiten. Nach einiger Zeit holten wir die Netze wieder ein. Aber wir trauten unseren Augen kaum. Die Netze sind leer! Da blickten wir hinab in das Meer und wir sahen, dass auch das Meer ganz leer war. Die englischen, die holländischen, die japanischen, die indischen, die amerikanischen, die deutschen und die chinesischen Fischflotten haben alle Fische und sonst auch alles herausgefischt. Das Meer war völlig leer. Auch keine Alge war mehr drin, kein Plankton mehr, nichts mehr. Nicht einmal mehr Wasser war darin. Das Meer war so klar, dass man hindurchblicken konnte. Immer weiter hinab in die Tiefe. Nichts mehr da. Kein Tropfen Wasser. Und auch sonst nichts mehr. So leer war das Meer. Und da, ganz unten in der Tiefe, sahen Toftau und ich den leuchtenden Grund des Meeres, der aber nicht aus Sand war, wie wir immer gedacht hatten, sondern aus Wut. Aus unendlicher, ewiger Wut. Da begann Toftau zu schreien. Er brüllte wie ein verletztes Tier und wollte sich hinabstürzen in diese Leere. Aber ich hielt ihn fest und ich umklammerte ihn, wie eine Mutter ihr Kind umklammert, wenn die Milizen kommen. Ich umklammerte meinen Freund Toftau, dass er nicht springen konnte. Ich umklammerte ihn mit aller Kraft. Wir fuhren zurück zum Festland. Die Nacht war bereits vom Himmel herabgefallen. Toftau stieg ohne ein Wort zu sagen aus dem Boot und verschwand in der Dunkelheit. Ich wusste weder ein noch aus. Ich verstaute das Boot unter einer Plane und lief durch die nächtliche Stadt, den Kopf voll wirrer Gedanken. Irgendwann kletterte ich in einen Vogelbeerbaum. Die Stadt war ganz still in dieser Nacht. Nur ab und zu hörte ich das entfernte Feuer einer MG-Stellung. Und als die Sonne aufging, fasste ich einen Entschluss. In diesem Vogelbeerbaum sitzend entschied ich mich, ein Diplomstudium der Piraterie an der Hochschule von Mogadischu zu beginnen. Ich beantragte mehrere Förderungen und bekam ein monatliches Stipendium vom islamistischen Studienwerk Mogadischu, ein kleineres Salär von der Studienstiftung des somalischen Volkes sowie weitere Zuwendungen von der Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung Ostafrika. Im Grund- und Hauptstudium lernte ich das Entern von historischen sowie zeitgenössischen Schiffen, das heimliche Verfolgen eines Frachters in finsterer Nacht, das in die Luft schießen mit einem Maschinengewehr aus Freude oder zum Einflößen von Angst, sowie das laute Schreien, um die fremde Besatzung zum Aufgeben zu zwingen. Mein Diplom bestand ich mit einer sehr guten Note. Der Fluss. Das Wasser teilt sich so schön am Bug, sagte Stefan Dorsch irgendwann. Pause. Was bitte? Das Wasser teilt sich so schön am Bug. Pause. Aha. So, so. Warum sagen Sie das? Und nur so? Nur so? Ich hatte es gerade gesehen. Da habe ich es einfach gesagt. Pause. Okay. Pause. Führen Sie öfter Selbstgespräche? Nein. Nein, eigentlich nicht. Ich habe eigentlich gar kein Selbstgespräch geführt. Sondern? Ich habe das eigentlich zu Ihnen gesagt. Sie haben zu mir gesagt, dass sich das Wasser schön am Bug teilt? Ja. So, so. Warum das denn? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aha. Naja, ich habe es wahrscheinlich gesagt, um mit Ihnen irgendwie ins Gespräch zu kommen. Pause. Um mit mir ins Gespräch zu kommen? Naja, ja. Aha. Ja, doch. Okay. Ich dachte, wenn wir schon zusammen diesen Fluss hier hochfahren, dann... Ja. Dann ist das ja auch eine Gelegenheit, sich... Sich? Naja, sich zu unterhalten. Mhm. Oder? Ja, warum nicht? Ich würde mich freuen. So, so. Ich bin nicht sehr geschickt in solchen Dingen, ich weiß. Pause. Aber irgendwo muss man doch beginnen. Ja, naja, klar. Betretene Stille. Was sollte ich denn dazu sagen? Nichts natürlich. Sicherlich, er meinte es bestimmt ehrlich, aber wie er es vorbrachte? Nein, so ging das irgendwie nicht. Stefan Dorsch sah mich seltsam an. Fragend vielleicht, oder verunsichert oder so, ich weiß auch nicht. Tut mir leid, dass man das jetzt nicht sehen kann. Man kann ja alles nur hören hier. Und zu hören gab es halt nichts, gerade. Na gut, fast nichts, nur das Rauschen des Flusses natürlich. Okay, hier also das Rauschen des Flusses. Der Gerichtssaal. Ich hatte Toftau seit der besagten Nacht nicht mehr gesehen. Aber nachdem ich mein Diplom auf dem Studentensekretariat abgeholt hatte, machte ich mich auf die Suche nach ihm. Denn in unserer Kultur bedeutet Freundschaft sehr viel. Das muss man wissen, wenn man uns begreifen will. Ich googelte Toftau also und fand schnell heraus, dass er inzwischen als Angestellter in einer Creperie in einem armen Viertel der Stadt beschäftigt war. Als ich am nächsten Tag dorthin ging, stellte sich heraus, dass der Imbiss nichts anderes war als ein Stück Wellblech auf 4 Pfosten. Toftau briet dort im Auftrag des äthiopischen Besitzers Crepe. Obwohl der Laden in dem Viertel gut zu gehen schien, wirkte Toftau sehr unglücklich bei der Arbeit. Ultimo. Ich trat auf ihn zu und nahm ihn in die Arme und sagte: Du bist der einzige Mensch, den ich noch auf der Welt habe. Ich bin jetzt Pirat. Ich möchte hinausfahren auf das Meer in unserem kleinen Boot. Komm mit mir mit. Toftau traten Tränen in die Augen. Und er nahm den Crepe, den er gerade gebraten hatte, beschmierte ihn mit einer Sellerie-Schmandcreme, rollte ihn zusammen und gab ihn dem hungrigen Kunden. Und ohne die Bezahlung abzuwarten, warf er seine Schürze in den Staub und folgte mir. Und wir liefen durch die Straßen Mogadischus und sangen. Und wir liefen hinab zur Küste, wo unter einer Plane verborgen noch immer unser verbeultes Boot lag. Hoffnung. Während wir draußen vor der Küste auf Schiffe warteten, wir warteten mehrere Tage und Nächte, erzählte mir Toftau, was er in der ganzen Zeit gemacht hatte, in der ich mein Studium absolviert hatte. Er sagte, Ultimo, mein Freund. Zunächst war ich so niedergeschlagen, dass ich nicht in der Lage war, mein Leben erneut in die Hand zu nehmen. Ich lebte in den Tag hinein. Ich war sehr depressiv. Aber das Geld wurde bald knapp und ich habe auf die Schnelle keinen Job finden können. Da habe ich in meiner Not begonnen, mir für Geld von den Leuten Gegenstände in den Arsch stecken zu lassen. Ich habe es bisher niemandem erzählt. Ultimo, du bist der Erste, dem ich es erzähle, denn du bist mein Freund. Ich habe mir einen Deo-Roller hineinstecken lassen, eine Grillwürstchenklemme, einen Funkwecker. Ich habe mir eine Nektarine in den Arsch stecken lassen, die Armlehne eines Klappgartenstuhls, eine Anthologie mit isländischer Lyrik, das leere Magazin einer Kalaschnikow, eine Dose Katzenfutter, die Schublade eines Nachtschränkchens und was weiß ich noch alles. Ich habe viel Geld dafür bekommen. Glaub mir, man kann viel Geld damit verdienen, aber es ist nicht gut. Ich sage nicht, dass es böse ist, wenn man Gegenstände in den Arsch gesteckt bekommt. Es kann schön und richtig sein, wenn man es will. Aber wenn man es nur für Geld tut und man es eigentlich nicht will, ist es nicht gut. Auf Dauer, Ultimo, tötet es den kleinen singenden Vogel, der im Nest unseres Herzens wohnt. Mag sein, dass ich konservativ bin, aber ich sehe das ebenso. Nun ja, nach ein paar Monaten habe ich dann den Job in der Creperie bekommen. Ein guter, anständiger Job. Aber man arbeitet den ganzen Tag und man bekommt so wenig Geld dafür, dass man nicht davon leben kann. Was soll man tun? Was soll man denn tun in dieser verdammten Welt? Da wurde mein Freund Toftau plötzlich von einem lauten Geräusch unterbrochen, müssen Sie wissen. Das klang in etwa so. Haben Sie es erkannt? Nein? Warten Sie. Und? Immer noch nicht. Warten Sie, ich mach's nochmal. Haben Sie es jetzt erkannt? Die Hupe eines Schiffs. Es sollte die Hupe eines Schiffs sein. Verstehen Sie, da war plötzlich ein großes Schiff und es kam direkt auf unser kleines Boot zu. Wir hatten es vor Unachtsamkeit einfach in der Abenddämmerung nicht kommen sehen. Es war bereits zu spät, um dem Frachter auszuweichen. Unsere einzige Chance war, das Schiff zu entern. Der Fluss. Diese schrecklichen Wälder umgaben den Fluss. Sie umgaben uns wie gewaltige schlafende Körper. Wir fuhren den Fluss hinauf, aber unsere Blicke glitten ab an den Wäldern, an dieser franzigen Dunkelheit. Wo sind wir? Auf den Geräten konnten wir ablesen, dass wir uns bewegten, aber die Wälder um uns blieben unverändert. Unsere Blicke fanden keinen Halt. Sie glitten über die bewaldeten Ufer, über die Oberfläche des Flusses, auf der ein Punkt schwamm. Da war ein Punkt auf der Oberfläche des Flusses. Ein Punkt, der sich näherte. Irgendetwas näherte sich da. Verdammt, irgendwas nähert sich da! Es dauerte aber noch eine ganze Weile. Ja, erst nach einer ganzen Weile konnten wir erkennen, dass es ein Eingeborener in einem Kanu war. Er rief immer wieder. Bitte nicht schießen! Bitte nicht schießen! Ich bin unbewaffnet! Don't shoot! Nur tirez pas, s'il vous plaît! Wie heißen Sie? Bitte? Ich heiße Bojan Stojkovic. Und was machen Sie hier? Ich bin Händler. Mit was handeln Sie? Ach, ganz unterschiedlich. Ich handle zum Beispiel mit Joghurt, Spirelli-Nudeln mit Toastbrot, Böhnchen, Puddingpulver, laktosefreiem Ziegenkäse mit Streichhölzern, Luftmatratzen, Zahnseide und Lauch mit Muscheln, Investmentfonds, Hunden, Papayas, Kastanienmännchen und Spannbetttüchern, Kleintierstreu. Mit Playstation-Spielen, Glasperlen, Knusperriegeln, Lounge-Music-CDs und Schnürsenkeln. Mit Dingen des täglichen Lebens eben. Und wo wohnen Sie? Hier. Hier wohne ich. In diesem Kanu. Haben Sie denn keine Hütte irgendwo? Nein, nein, ich hatte mal ein Haus, aber es wurde zerstört. Durch den Krieg? Es war im Krieg, ja. Aber es war meine Schuld. Ihre Schuld? Ach, es ist schon so lange her. Das war Ende der 90er Jahre. Meine Frau und mein Sohn sind dabei umgekommen. Ah. Was ist denn passiert? Okay, Ich hatte mir in den 90ern von Erspartem ein Häuschen gekauft und hergerichtet für meine Familie. Nicht hier in den Wäldern, sondern einige Kilometer den Fluss hinab in einem Dorf. Novi, Ochai. Da haben wir gewohnt, ich und meine Frau Sanja und Milo. Mein knapp 2 Jahre alter Sohn. Ach, Brate, es war nur ein sehr einfaches Haus. Hinten auf der kleinen Terrasse wollte ich unbedingt eine Markise haben, damit man da auch sitzen kann, wenn es sehr heiß ist. Ich habe mich deswegen sehr mit meiner Frau Sanja gestritten, weil sie meinte, man habe heutzutage, also damals, als das Gespräch eben stattfand, keine Markisen mehr. Das sei früher in den 80ern mal schick gewesen, aber inzwischen sei das total out. Aber natürlich hatte sie recht. Ich wusste ja auch, dass Markisen total out sind, aber so eine Markise hatte in meiner Vorstellung immer so einen, immer zu einem eigenen Haus dazugehört. Und deshalb wollte ich sie haben, auch wenn das total out war. Ich war schrecklich stur. Ich habe einfach nicht nachgegeben. Was hat denn die blöde Markise mit dem Tod ihrer Familie zu tun? Das wollte ich ja erklären. Also, ich muss nur, also, neben unserer Siedlung war eben diese Tankanlage von Naftna Industrie. Also, so ein Treibstofflager, das die Taliban damals auch für militärische Zwecke nutzten. Die NATO griff das aus der Luft an einem Mittwoch im Frühjahr 99. Ein NATO-Bomber warf da eine Bombe darauf ab. Eine Präzisionsbombe, damit sonst niemand zu Schaden kommt. Und diese Bomben sind unglaublich exakt. Sie traf wohl auf den Meter genau das vorgesehene Ziel. Die ganze Tankanlage explodierte dadurch sofort. Es gab einige heftige Detonationen und es brannte lichterloh. Es gab Funkenflug und die Markise an unserem Haus, das ja in der Nähe stand, fing irgendwie Feuer und dann griff das Feuer von da auf das Haus über. Meine Frau war mit Milo nach der Explosion aus Angst in den Keller geflohen und sie hat deshalb zu spät gemerkt, dass das Haus zu brennen begonnen hatte. Meine Frau saß mit Milo im Keller und das Haus brannte und als ich die Explosion gehört hatte, war ich aus der Werkstatt, in der ich damals arbeitete. Da war ich durch das Dorf gerannt nach Hause. Aber es brannte schon alles, das ganze Haus, und ich konnte nichts mehr tun. Als ich da ankam, stand das Haus in Flammen und ich hörte, wie meine Frau schrien kann. Und mein Sohn, wie Milo schrie in den Flammen und ich konnte nichts tun. Ich konnte nur dastehen und nichts tun, bis sie verbrannt waren. Aber das war doch nicht ihre Schuld. Doch! Aber ihre Frau und ihr Sohn sind doch nicht durch sie umgekommen. Chwala Puno, Brate, chwala Puno. Es ist nett, dass ihr das so sehen wollt. Ich wollte das jahrelang auch so sehen, aber es stimmt nicht. Meine Nachbarn sind ja auch nicht gestorben, obwohl Krieg war. Und es war ja immer Krieg. Nur meine Familie ist verbrannt, weil wir an unserem Haus diese Markise hatten. Weil ich unbedingt diese pitschgute Markise haben musste. Aber das stimmt doch nicht. Das lag doch an der Bombe. Sie sind doch durch die Bombe umgekommen. Aber die Bombe hat unser Haus doch gar nicht getroffen. Die Bombe hat ihr Ziel auf den Millimeter genau getroffen. Es war eine Präzisionsbombe. Unser Haus hat Feuer gefangen wegen der Markise. Hätte ich nicht diese Markise angebracht, wäre unser Haus verschont geblieben. Wie alle anderen Häuser des Dorfes auch. Das ist doch nicht wahr. Was soll ich da noch sagen, Bratte? Sie wollen mich trösten, aber ich bin nicht zu trösten. Ich weiß, dass Sie es gut meinen, aber Sie wissen nicht, wie lange ich darüber nachgedacht habe. Aber ich sehe es einfach nicht so. Sie wollen es nicht so sehen, weil Sie mir helfen wollen. Aber Sie können mir nicht helfen. Mir ist in dieser Sache nicht mehr zu helfen. Sie können mir aber anders helfen. Sie können mir helfen, indem Sie etwas kaufen. Danke, wir brauchen nichts, wir haben alles. Das stimmt, aber vielleicht können wir trotzdem was bei ihm kaufen. Kommt gar nicht in Frage. Wir wissen ja nicht mal, ob das, was er uns erzählt, überhaupt so war. Mag sein, dass meine Aussage sehr hartherzig wirkte, aber wir wussten es ja wirklich nicht. Und auch wenn die Geschichte wahr gewesen sein sollte, so war deshalb noch lange nicht einzusehen, wieso wir deswegen nun sein Zeug kaufen sollten. Okay, okay. Ich verstehe. Ich verstehe, dass es auf den ersten Blick seltsam wirkt, dass der Tod meines Sohnes und meiner Frau von mir dazu benutzt wird, meine Sachen zu verkaufen. Ich weiß, dass man das eigentlich nicht tun sollte. Im nächsten Augenblick will ich es aber nicht einsehen. Ich habe diesen Verlust ja erlitten. Ich habe einen Schmerz erlitten, auch wenn ich daran Schuld trage. Es lässt sich aber nicht mehr rückgängig machen. Milo und Sanja sind fort. Für immer. Aber ich, ja, ich bin noch da. Und ich muss leben. Wird der Verlust dadurch entwertet, dass er mir hilft, ein Auskommen zu finden und am Leben zu bleiben? Wie soll ich mich denn sonst ernähren? Das konnte ich nicht direkt beantworten. Aber mich beschlich das Gefühl, dass das alles auch nur ein Vorwand war, uns in ein Gespräch zu verwickeln, um uns am Ende doch noch was zu verkaufen. Das ist nicht fair. Das unterstellen Sie mir einfach. Ich hindere Sie nicht daran, einfach weiterzufahren. Genau das taten wir. Niemand muss etwas kaufen. Wir entschlossen uns also weiterzufahren. Ja, ja, bitteschön. Wir fuhren also weiter. Dann tun Sie das eben. Der Händler entfernte sich flussabwärts, bis er nur noch ein winziger Punkt war. Ein winziger Punkt, ja, ja. Dann verschwand er völlig. Aus der Sicht und aus unseren Gedanken. Da. Da ist ein Fisch auf dem Grund. Nun hat ihn ein anderer gefressen. 1,5 Wochen vor Beginn unserer Mission hatte mir ein Kriegsberichterstatter eine grausige Geschichte erzählt. In einem Dorf in den Wäldern habe er gesehen, wie einige Wilde vor seinen Augen einen arglosen Vogel erwürgt hätten. Dann hätten sie dem toten Vogel die Federn aus der Haut gerissen, bis sein Körper ganz wund und nackt gewesen sei. Zum Entsetzen des Beobachters hätten die Wilden es aber nicht dabei belassen, sondern den gemarterten Leichnam danach in einem Feuer angebrannt, um ihn dann, so versicherte mir der Journalist, noch immer geschockt, zu zerreißen und zu verschlingen. Auch zuvor hatte es im Feldlager immer wieder Gerüchte gegeben, dass es sich bei einigen der Eingeborenen um Tierfresser handeln könnte, aber man musste mit diesen Dingen vorsichtig sein. Schließlich erzählte man in Kundus über diese Leute die abstrusesten Horrorgeschichten. So hörte man immer wieder das Gerücht, die Eingeborenen hätten ein Flussschwein umgebracht, ihm die Gedärme rausgerissen, das arme Geschöpf zerhackt, um es dann, wie zum Hohn, in seine eigenen rausgerissenen Gedärme zu füllen. Dann habe man diese Schläuche angebrannt und verschlungen. Aber auch wenn diese Geschichte gänzlich der Fantasie entsprungen war, so erzählte sie doch etwas. Sie erzählte von der Wildnis, von der Grausamkeit der Natur. Und vor dieser Grausamkeit, wie auch immer sie sich uns letztlich offenbaren würde, hatten wir uns aufs Äußerste zu hüten. Der Urwald. Da! Sehen Sie! Was? Was denn? Wo? Da! Da! Wo denn? Wo? Da! Wo? Jetzt ist es weg. Was war's denn? Keine Ahnung. Ah. Ich hätte es auch gern gesehen. Der Gerichtssaal. Ich gebe zu, dass ich nicht sagen kann, ich hätte das Schiff nur geentert, um uns zu retten. Ich hatte zugleich den Gedanken, den Frachter zu überfallen. Aber es war auch nicht so, dass ich das Schiff nur entern wollte, um es zu überfallen. Sondern der Wunsch, das Schiff zu überfallen und uns zu retten, war in diesem Augenblick für mich einfach nicht zu trennen. Verstehen Sie? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wie gesagt, als der Frachter uns gerade erreichte, enterten wir ihn. An dieser Stelle muss ich Sie um Verständnis bitten, dass ich den genauen Vorgang nicht schildern kann. Das verbietet der Ehrenkodex unter uns somalischen Piraten. So viel sei aber gesagt. Es ist ein schier unglaubliches und sehr waghalsiges Manöver, das einiges Können erfordert. Und das war es auch, was uns zum Verhängnis wurde. Toftau, der ja nicht geübt war, stürzte bei dem Manöver in die Flut. Ich bemerkte es erst, als ich an Deck anlangte. Ich drehte mich um und Toftau war nicht mehr zu sehen. Toftau? Toftau! Ich sah hinab. Nur die Trümmer unseres kleinen Bootes wurden von der aufgewühlten See herumgeworfen. Aber ich konnte Toftau nicht sehen. Da füllte sich mein Herz mit Entsetzen, dass ich nicht genug auf meinen Freund aufgepasst hatte. Ihr müsst das Schiff anhalten! Und ich rannte über das Schiff und begann zu schreien. Aber niemand antwortete mir. Haltet das Schiff an! Und ich stürmte die Flure entlang und die Treppen hinauf auf diesem gewaltigen Schiff. Haltet bis an! Hinauf auf die Brücke. Hilfe! Aber es war niemand da. Und ich schrie. Hilfe! Und schrie, so laut ich nur konnte. Aber niemand antwortete. Hilfe! Ich stand allein auf der Brücke. Inmitten all der Technik. Aber weder die Hard- noch die Software waren mir bekannt. Wir hatten sie nicht im Studium behandelt. Fremde. Oder ich hatte gefehlt. Fremde Maschine. Und ich wusste nicht, wie das Schiff zu stoppen war. Hilfe! Ich schrie, bis mein Herz ganz taub wurde vor Angst. Und aus meinem Herzen floss die Taubheit hinaus in meinen Körper. Und ich verlor das Bewusstsein. Jetzt aber zu etwas ganz anderem. Diese Stille im Unterholz. Diese Stille. Wie ist sie bloß entstanden? In den Unterlagen, die man mir gegeben hatte, befand sich auch ein Foto. Es zeigte Deutinger in Capri-Hosen, einem beigen kurzärmeligen Hemd und in Flipflops auf einer Mauer aus unbehauenen Steinen in der Sonne sitzen. Dahinter glitzerte das Meer. Deutinger, mit leicht angegrauten Haaren, die Augen zusammengekniffen, betrachtete offenbar gerade einen Stadtplan oder sonst eine Broschüre. Er wirkte, wie er da saß, völlig durchschnittlich, völlig normal. Ja, dieses Foto war ein stinknormales Scheiß-Urlaubsfoto, irgendwo in einem scheiß-mittelmäßigen Urlaubsort aufgenommen. Es zeigte einen durchschnittlichen Touristen im Alter zwischen 40 und 50. Total langweilig. Ich warf es in den Fluss. Wenn das Geräusch des Motors nicht hier wäre und nicht die Geräusche der Wildnis, dann wäre alles ganz still. Stille. Ein ruckartiges Rascheln von Blättern, eine ganze Weile. Fast als wäre es ein Musikstück. Dann Pause. Dann erneut ein ruckartiges Rascheln von Blättern. Wieder eine ganze Weile. Dann wieder Pause. Dann kurz wieder das ruckartige Rascheln. Diese Wälder! Diese unendlichen Wälder! Erneutes Rascheln, noch ruckartiger als zuvor. Niemand vermag sich vorzustellen, was für eine Freude uns überkam, als wir plötzlich auf Zivilisation stießen. Von der Wildnis umwuchert lagen am Flussufer zwei Baracken vor uns, einige einfache Unterstände, Drahtzäune und ein Gestell, das möglicherweise einmal eine Hollywood-Schaukel gewesen war, vielleicht aber auch nur eine normale Schaukel. Oder vielleicht auch ein Wäscheständer oder ein Carport oder das Gerippe eines Partyzelts. Ist ja auch eigentlich völlig egal, was dieses Gestell mal war. Es wird in dieser Geschichte gar keine Rolle mehr spielen, also was soll's. Jedenfalls musste es sich bei der kleinen Station um die Mission handeln, die Lodetti erwähnt hatte. Am Ufer versammelten sich immer mehr halbnackte Eingeborene, die uns mit ihrer traditionellen Musik freundlich begrüßten. Erst als wir anlegten, sah ich, dass zwischen den Wilden ein bekleideter älterer Herr stand. Ich bin Reverend Lyle Carter. Er trat hervor und sagte: Wer auch immer Sie sind, was auch immer Sie zu uns geführt hat, ein jeder ist bei uns willkommen. Reverend Carter begann uns durch die Mission zu führen. Er sagte: Dies ist ein Topf über einem Feuer. Wir erwärmen darin Gegenstände, dann verzehren wir sie. Dies ist ein Gebüsch. Es ist hier gewachsen mit der Zeit. Dies ist ein Haus aus Holz. Wir benutzen es, um darin zu wohnen und Dinge hineinzutun. Dies hier ist ein kleiner Hund. Er schnuppert gerade herum. Dies zwischen den Gräsern ist ein Schraubenzieher. Na, einer von uns hat ihn wohl dort vergessen. Dies hier ist eine kleine, grasbewachsene Mulde, wenn überhaupt. Und sehen Sie dort, dies ist ein Eimer mit schmutzigem Geschirr. Sie sehen, wir führen ein einfaches Leben hier. Ja. Ja, sagte ich, ja. Ja. Ich bin schon lange hier, sagte er. Ich bin gekommen, um für diese wunderbaren Menschen da zu sein. Ich bin auch gekommen, um ihnen den Glauben zu bringen. Hatten die Leute hier zuvor keinen Glauben? Naja, doch. Diese Leute hier waren Moslems, als ich herkam. Die Frauen, müssen Sie wissen, die Frauen mussten Schleier tragen. Sie waren ganz und gar verschleiert. Was ist das für eine Religion, die den Menschen vorschreibt, wie sie zu leben haben? Ich konnte das nicht verstehen. Für mich bedeutet Religion, auf die Menschen zuzugehen, ihnen Dinge zu ermöglichen. Aber eine Religion soll doch niemanden zu etwas zwingen. Sehen Sie sich diese wunderbaren Geschöpfe an. Er deutete auf eine Gruppe halbnackter Wilder, die in der Nähe um eine Feuerstelle saßen. Diese Mädchen wurden von ihrem Glauben gezwungen, ihre Beine zu verhüllen. Diese herrlichen, schlanken Beine, ihre Haut zu verhüllen, ihre wunderbar braune, glatte, zarte Haut, ihre vollen Münder. Alles mussten sie verhüllen, ihre kleinen, runden Hintern. Sehen Sie sich diese Mädchen doch an. Nichts durften sie zeigen. Ihre jungen, vollen Brüste, alles musste versteckt werden. Sicherlich. Die eine oder andere hat mal einen dickeren Hintern, aber alles in allem sind das doch wunderschöne junge Frauen. Was ist denn das für eine Religion, die jemanden zu so etwas zwingt, die jemandem vorschreibt, wie er zu leben hat? Pause. Glauben Sie an Gott? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ah. Naja. Pause. Das ist nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Sehen Sie dort, dieser Stein. Er glaubt auch an nichts. Aber deswegen ist er nicht böse. Er ist eben einfach so da. Er liegt einfach so im Gras herum. Das ist völlig in Ordnung. Er lebt ohne Verbot. Er kann tun und lassen, was er will. Und offenbar will er da im Gras herumliegen. Warum nicht? Stört er Sie etwa? Nein, gar nicht. Na also, da sehen Sie es. Dann war Reverend Carter fort oder er sagte noch etwas und ging dann irgendwie ums Eck, das weiß ich nicht mehr so genau, wie das war. Stefan jedenfalls setzte sich hin unter einen Baum und blickte hinaus auf den Fluss. Er wirkte niedergeschlagen. Nach einer Weile sagte er: Ich verstehe, dass man an etwas glauben will. Dass man wissen will, wozu man etwas macht. Wieso man das alles macht. Das gibt einem ja überhaupt erst die Kraft, die Dinge auszuhalten. Ich sagte nichts dazu, denn ich war ja schon längst weitergegangen. Ich schlenderte umher, war froh über die Bewegung, waren wir doch die ganze Zeit nur auf dem Boot gewesen. Hinter einer der Baracken stand eine Regentonne, auf deren Rand saß reglos ein kleiner Papagei. Ich ging etwas näher heran, aber der Vogel bewegte sich nicht. Pause. Ich blieb vor ihm stehen. Er saß nur reglos da. Pause. Da, nach einer Weile bewegte er kurz den Kopf. Dann saß er wieder nur reglos da. Pause. Er saß einfach nur da. Nun, wie auch immer. Pause. Ich wollte gerade schon gehen, da sagte der Papagei plötzlich zu mir: Gar nicht weit von hier wurde vor knapp 2,5 Wochen ein Linienbus von einer Granate getroffen. Der Fahrer war sofort tot. Ein Mann namens Petrum auch und eine Frau, die von der Frühschicht nach Hause fuhr. Und noch eine andere Frau, die ich nicht kenne. Einem Mädchen, das gerade zum Geigenunterricht unterwegs war, wurde das rechte Bein abgerissen und Teile der rechten Hand. Einem älteren Mann aus dem Nachbardorf zerrissen die umherfliegenden Splitter das Gesicht und die Augen. Es war kaum zu glauben, aber dieser kleine, struppige Vogel konnte tatsächlich sprechen. Wie viel Disziplin musste es gekostet haben, diesem Vogel das beizubringen? Wie viele Tage und Monate? Aber die Mühe hatte sich gelohnt. Ja, was für ein sonderbares Zeichen der Hoffnung war dieses kleine Tier. Wenn man nur Zeit und Mühe aufbrachte, wenn man es nur mit großer Entschlossenheit versuchte, so konnte man selbst so einem wilden Geschöpf das Sprechen beibringen. Ich gab dem zerzausten Vogel zur Belohnung eine Erdnuss. Auf dem Platz zwischen den Baracken schienen sich nun immer mehr Eingeborene zu versammeln. Also ging ich wieder zurück. Stefan Dorsch saß noch immer unter dem Baum. Einige Eingeborene waren an ihn herangetreten. Einer streichelte ihm sogar über den Kopf, offenbar um ihn zu trösten. Ich setzte mich neben ihn. Dann, als Reverend Carter aus einer der Baracken trat, begannen die Eingeborenen zu singen. Finsternis verlass das Herz und geh aus in die Welt. Es ist Krieg, Herr. Die Welt ist in Aufruhr. Wir bitten dich, vergiss uns hier nicht. Wir sind allein ohne dich. Ohne dich, o Herr, sind wir verloren. Wir bitten dich, erhöre uns. Vergiss uns nicht, bitte. Bitte. Amen. Amen. Ich möchte euch heute ein Gleichnis erzählen. Das Gleichnis vom Lippenbär und dem Mädchen Panja. Also hört! Der Lippenbär, Milursus Ursinus, war sehr wohlhabend. Er besaß ein gutgehendes mittelständisches Unternehmen, aber etwas fehlte ihm doch zu seinem Glück. Jemand, der ihn liebte. Aber die Frauen, denen er sein Herz schenken wollte, sagten zu ihm: Lippenbär, du bist so hässlich. Deine rüsselartige Schnauze ist ganz grau oder schmutzig weiß. Dein Fell ist so struppig, dein Stummelschwanz, durchschnittlich nur circa 10 Zentimeter lang. Und deine Krallen sind gelblich und krumm. Also lebte der Lippenbär alleine. Aber irgendwann hielt er die Einsamkeit nicht mehr aus und fragte den Fuchs um Rat. Der Fuchs antwortete: Ich kenne ein fernes Land, da gibt es viele Frauen, die du heiraten kannst. Flieg dorthin. Und der Lippenbär folgte dem Rat und flog in dieses Land. Noch am ersten Abend, nach dem Einchecken im Hotel, machte er einen kleinen Spaziergang die Strandpromenade entlang, als plötzlich ein junges Mädchen auf ihn zukam. Das Mädchen sagte: Bitte, gib mir etwas zu essen. Ich bin so arm. Ich habe gar nichts. Bitte, gib mir etwas zu essen. Der Lippenbär, dem das junge Mädchen leid tat, nahm es mit in ein Restaurant und gab ihm zu essen und zu trinken. Ein Schnitzel mit Pommes und kleinem bunten Salat dazu. Eine kleine Cola. Als das Mädchen gegessen hatte, sagte es: Ich heiße Panja und ich danke dir, dass du mir geholfen hast, denn ich war so schrecklich hungrig. Dann ging das Mädchen. Am nächsten Abend traf der Lippenbär Panja wieder auf der Strandpromenade und sie schien sehr verzweifelt zu sein. Er fragte sie: Wo wohnst du? Hier, antwortete Panja. Hier, auf dieser Straße. Bitte gib mir etwas zu essen, bitte. Ich habe so großen Hunger. Ich weiß nicht mehr weiter. Weil ihm das Mädchen so leid tat, nahm er es mit, ließ ihr im Restaurant zu essen geben und erlaubte ihr, in seinem Hotelzimmer zu schlafen, damit sie nicht draußen frieren musste. In dieser Nacht kam es zwischen dem Lippenbär und Panja zu körperlichem Kontakt. Sie trieben es im Bett, stehend an der Fensterbank, auf der Ablage neben dem Fernseher und im Badezimmer, auf einem kleinen Hocker. Am nächsten Tag kaufte der Lippenbär Panja ein neues Kleid, denn ihr altes war zerrissen und schmutzig. Und er gab ihr auch ein wenig Taschengeld, damit sie sich bei Bedarf etwas zu trinken, eine Zeitschrift oder sonst was kaufen konnte. Und Panja blieb bei ihm und schlief bei ihm. Und im Herzen des Lippenbärs begann die Liebe zu wachsen. So verging die Zeit und allmählich rückte der Tag des Rückflugs näher. Und also lud der Lippenbär Panja in ein Steakhouse ein. Und nachdem sie gegessen hatten, sagte er zu ihr: Ich komme aus einem anderen Land. Ich habe dort ein mittelständisches Unternehmen, das Kunststoffleisten für Bürostühle herstellt, wie du weißt. Und ich wollte dich fragen, willst du mit mir in dieses Land kommen und mit mir dort leben? Ja. Ich will. Ja. Antwortete Panja. Da fühlte der Lippenbär ein unbeschreibliches Glück. Er sagte: Ich liebe dich, meine süße kleine Panja. Ich liebe dich so arg. morgen. Liebst du mich auch so sehr? Aber Panya antwortete darauf nicht. Da, plötzlich, begriff er. Und ein gewaltiger Schmerz fuhr ihm in die Brust. Er fühlte sich so einsam wie noch nie zuvor in seinem Leben. Er schrie: Geh! Geh, du hast mich verarscht! Du hast mich einfach verarscht! Geh, ich will dich nie wieder sehen, du Flittchen! Geh! Geh endlich! Geh! Und Panya stand auf, hielt sich die Hände vors Gesicht und ging. Oh. Der Apostel Paulus sagt, alles, was ihr tut, sollt ihr aus Liebe tun. Ja, wer nicht aus Liebe handelt, sondern aus anderen Gründen, der bringt Unglück über sich und seine Nächsten. Wer nicht aus Liebe handelt, dem wird das Herz ganz leer. Lasst uns nun Lied 157 singen. Da sprangen die Wilden auf und begannen zu singen und zu tanzen. Eine seltsame Stille kam in mich. Stefan Dorsch saß neben mir im Gras und blickte auf den Boden. Um uns herum tanzten die Wilden und sangen. Ich begegne allem immer nur mit diesem Zynismus. Ja, ich begegne allem immer nur mit diesem Zynismus, um das alles nicht an mich heranzulassen. Aber hier, gerade hier draußen, sind wir doch aufeinander angewiesen. Sonst verschlingt uns diese Welt. Sonst verschlingt sie uns einfach. Warum kann ich nicht freundlich sein? Warum kann ich nicht ein wenig offen sein zu den anderen Kreaturen? Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht sagen kann, was unser Auftrag ist, Stefan. Ich darf es einfach nicht. Ich weiß. It's okay. Es ist okay. Ich habe einfach nur so entsetzliche Angst. Als ich wieder zu mir kam, saß ich mit Handschellen gefesselt alleine an Deck eines holländischen Marinebootes. Es war Nacht um mich herum. Wie Sie wissen und wie ich selbst erst später aus den Medien erfahren habe, hatte sich die Besatzung des Frachters in einem Schutzraum versteckt und von dort per Funk um Hilfe gerufen. Daraufhin hat wohl eine Spezialeinheit der holländischen Marine den Frachter geentert und, so stand es zumindest in der Zeitung, die Besatzung befreit. Also mich, der ich bewusstlos auf der Brücke lag, gefangen genommen. Und wie das holländische Marineschnellboot über das Meer fuhr und am nächtlichen Himmel über mir waren Millionen und Abermillionen Sterne, da musste ich an eine Geschichte denken, die meine Großmutter Kröker mir und meinem Freund Toftau einmal über die Entstehung des Himmels erzählt hatte, als wir noch Kinder waren. Am Anfang war alles finster und gar nicht da. Und Gott sprach, diese Finsternis und dieses Nichts sind nicht genug. Und Gott schuf ein großes Maschinengewehr und er schuf einen Pickup. Und er schuf eine deutsche Firma, die Leuchtspurmunition herstellt. Und er montierte das Maschinengewehr auf die Ladefläche des Pickups und schoss mit der Leuchtspurmunition wie ein Irrer in die Finsternis. Ja, und so wurde der Himmel geschaffen. Und wie ich da saß an Deck des Marinebootes und hinaus auf das Meer und den Himmel blickte, fühlte ich ein gewaltiges Entsetzen in mir. Ich weinte, wie ich noch nie geweint hatte. Das ist meine Geschichte. Ich bitte Sie, mir zu glauben. Ich weiß, dass meine Lebenswirklichkeit für Sie als Mitteleuropäer fremd und unverständlich sein mag. Aber ich bitte Sie, mich zu verstehen und mir zu glauben, soweit es Ihnen möglich ist. Mein Anwalt war so freundlich, einige Beweisstücke zur Untermauerung meiner Geschichte aus meiner Heimat hierher bringen zu lassen, wofür ich ihm sehr danke und die ich Ihnen kurz zeigen möchte. Zum einen die große Eingangstür der Hochschule Mogadischu, an der ich Piraterie studiert habe. Hier. Außerdem habe ich hier den Küstenabschnitt, an dem unser Boot Hoffnung unter der Plane lagerte. Und hier ist die Straße, in der ich aufgewachsen bin, in Mogadischu. Ich weiß, dass die Beweise lächerlich wirken mögen. Aber ich habe keine anderen. Ich weiß auch, dass meine Geschichte vielleicht lächerlich erscheinen mag, weil alles fremdartig und sonderbar auf sie wirkt. Aber ich bitte Sie um Ihr Verständnis. Ich bitte Sie um Ihr Verständnis. Es ist meine einzige Chance. Je weiter wir in diese Natur vordrangen, desto monströser erschien sie uns. Desto unwirklicher wirkte alles um uns herum. Diese Fülle. All diese Tiere und Pflanzen, die wir nie zuvor gesehen hatten. Immer unechter erschien mir diese wuchernde Welt. Und wenn uns die gewaltigen Regengüsse heimsuchten, so klang es für mich für Momente sogar so, als lasse nur jemand Reis in einen Pappkarton rieseln. Dieser Donner kam mir manchmal vor, als schlage nur jemand auf ein riesiges altes Garagentor. Aber für uns war diese Wildnis, diese Natur, für uns war dies alles auf entsetzlichste Weise real. Stefan Dorsch kauerte im Bug unseres Bootes. Ja, er kauerte da und ächzte. Ja. Aber warum? Irgendwas machte er da. Aber was? Was machte er da? Ich versuche, diese Frucht hier aufzuschneiden. Was für eine Frucht denn? Diese hier. Wo haben Sie die her? Ich weiß nicht. Sie muss zufällig von einem Baum in unser Boot gefallen sein, oder? Na also. Was ist denn? Sehen Sie mal. Er hielt mir eine Hälfte der Frucht hin und deutete auf das Kerngehäuse in der Mitte. Das sieht ja aus wie ein Haus. Ja, das sieht genau aus wie das Haus, in dem ich in Bernburg aufgewachsen bin. Und hier unten, das sieht aus wie die Einliegerwohnung. Wie die Einliegerwohnung, in der ich mit meiner Mutter in dem Haus zur Miete gewohnt habe. Er hatte recht. Der untere Teil des Kerngehäuses erinnerte wirklich ein wenig an eine Einliegerwohnung. Und da, sehen Sie, am Rand des Kerngehäuses bilden die Fasern des ölig-goldenen Fruchtfleischs eine Art Knäuel. Das könnte ein Gebüsch oder so sein. Ja, das ist die Ligusterhecke. Da habe ich immer gespielt als Kind. Und hier, darunter, das sind die Löcher, die ich in die Erde gegraben habe, weil ich mich alleine immer so gelangweilt habe. Naja, das könnten aber auch Bälle oder Steine sein. Ja, das stimmt. Können auch Bälle oder Steine sein, das stimmt. Und hier? Auf der anderen Seite des Kerngehäuses sah die Maserung des Fruchtfleischs aus wie ein Rad. Und drumherum wie, ja, wie ein Kotflügel. Und daneben wie eine Art Autotür. Und hier, das sieht ebenfalls aus wie ein Rad. Und das hier erinnert verblüffend an die große Heckklappe einer Limousine. Ja, insgesamt sieht es aus wie... Ja, es sieht wirklich aus wie... Ein Leichenwagen. Es sah aus wie ein Leichenwagen. Ja. Sie haben recht. Aber was ist damit? Es sieht aus wie der Leichenwagen. Da kam, als meine Mutter gestorben ist. Sie hatte einen Schlaganfall gehabt, sie lag auf dem Badezimmerboden. Das war, als ich 15 war. Sie hatte offenbar noch versucht, sich an einem dort hängenden Saunatuch festzuhalten und hatte es mit herabgezogen. Es lag über ihrem Gesicht, als ich sie fand. Ich kann hier kein Saunatuch entdecken. Ich ja auch nicht. Aber es war so. Na, worauf warten Sie? Ich kann es nicht essen. Warum denn nicht? Weil es mich deprimiert, weil es mich an den Tod meiner Mutter erinnert. Sie ist die einzige Person, die ich jemals wirklich hatte. Aber das Fruchtfleisch sieht doch nur so aus. Es sieht doch nur zufällig so aus, aber es ist doch trotzdem einfach nur eine Frucht. Sie lesen da zu viel hinein, Stefan. Meinen Sie? Ja, es ist einfach nur eine Frucht. Was denn sonst? Sie haben ja recht. Sie haben ja recht. Na gut. Mama, was? Schmeckt schon süß. Aber? Nehmen Sie doch auch was. Nein, danke, essen Sie ruhig. Stefan Dorr schnitt mit dem Taschenmesser Stücke aus dem goldgelben Fruchtfleisch und schob sie sich in den Mund. Er blickte stumm vor sich hin, aß immer weiter. Der Saft lief ihm über das Kinn, lief ihm über die Hände in die Ärmel, tropfte herab auf seine Hose. Ich schlug wieder die Unterlagen auf und las darin. Irgendwann bemerkte ich, dass Stefan Tränen aus den Augen liefen. Sie liefen seine Backen hinab, vermischten sich mit dem Saft, tropften herab. Stefan aß weiter und weiter. Ich sagte nichts dazu. Ich hatte ja auch gar nicht das Recht dazu. Was ging mich seine persönlichen Probleme an? Die Einsamkeit. Die Einsamkeit ist ein blühender Baum. Ich bin ein Kind, das da drin rumsteigt. Hör nur, wie der Wind in den Blättern raschelt. Die Dämmerung hatte sich auf die Wälder gelegt. Ich saß im Heck des Bootes. Stefan Dorschs dunkle Silhouette stand vor mir am Steuer, keine 3 Meter entfernt. Wenn ich jetzt schießen würde? Ich müsste ja nur abdrücken, mehr nicht. Ich könnte ihm einfach von hinten in den Kopf schießen. Ganz einfach. Niemand würde Stefan jemals finden. Ich müsste nur behaupten, er sei bei einem Gefecht erschossen worden. Was genau wäre eigentlich das Problem? Ja, was wäre letztlich das Problem? Stefan würde gar nicht mitbekommen, dass er nicht mehr da ist. Und es gäbe niemanden, der ihn vermissen würde. Stefan war ganz allein auf der Welt. Ich könnte ihm also einfach in den Kopf schießen. Es würde sich nichts ändern. Aber warum sollte ich das tun? Warum? Herr Pellner! Ja? Was ist das? Stefan Dorsch stand in der Dämmerung herum, irgendwo draußen im Wald. Aber das weiß ich ja nicht. Das wusste ich ja nicht. Für mich war er einfach verschwunden. Und ich bin hier, auf dem Boot, plötzlich alleine. Ich habe selten Angst. Aber es ist ein schreckliches Gefühl, wenn man plötzlich alleine ist in dieser Wildnis, ohne einen ersichtlichen Grund. Man vertraut ja darauf, dass die Dinge einigermaßen absehbar sind, dass nicht plötzlich etwas ganz Unerwartetes und Unlogisches passiert. Gerade hier draußen muss man sich ja auf irgendwas verlassen können. Ich konnte ihn aber nicht sehen. Ich kann ihn ja nicht sehen, wo er ist und wie er sich auf den Rückweg macht. In diesem Augenblick, durch das Unterholz, durch die Dunkelheit. Ich sitze hier, warte. Ich wartete eine ganze Weile. Oh Gott, das ist ja hoffentlich. Da sind Sie ja. Wo waren Sie? Wo waren Sie? Da draußen. Ich war irgendwie da draußen. Sie können nicht einfach verschwinden. Ich weiß doch, aber... Warum haben Sie das gemacht? Ich weiß nicht. Warum haben Sie mich hier einfach alleine zurückgelassen? Ich weiß es nicht. Wo waren Sie? Ein Stück entfernt. Plötzlich. Warum? Was haben Sie da gemacht? Ich weiß es nicht. Sie müssen doch wissen, was Sie da gemacht haben. Ich war da... Im Unterholz. Ich musste mal kacken. Ja, ich musste mal kacken. Ich lasse mich nicht leicht aus der Bahn werfen, aber ich habe mich, glaube ich, noch nie so betrogen gefühlt. Er war verschwunden gewesen. Einfach so. Aber das war es nicht. Ich hätte das vielleicht sogar noch irgendwie verstehen können. Es war ja vermutlich die Geschichte gewesen, die eben so ging, die ihn einfach dahin getan hatte, hinaus in die Wälder. Aber ich verstehe nicht, wieso er mich dann anlügt. Das verstehe ich nicht. Ich weiß, dass Stefan Dorsch mit seiner Gutmütigkeit hier der Sympathieträger ist. Viel mehr als ich, weil ich hier oft zynisch bin, manchmal auch hartherzig. Aber Stefan Dorsch hatte mich einfach angelogen. Auf wen sollte ich mich denn hier verlassen, wenn nicht auf ihn? Warum lügen Sie mich an? Er antwortet nicht mal. Er steht einfach nur da und starrt zu Boden. Versucht nicht mal, sich zu erklären, steht einfach nur da auf seinen hässlichen, krummen Beinen. Ja, Stefan Dorsch hatte ganz krumme Beine. Er war überhaupt sehr hässlich. Vor allem aber seine Beine und seine Zähne. Er hatte ganz eklige Zähne. Ich habe es bisher nicht erzählt. Ich wollte es eigentlich nicht erzählen, ihm zuliebe. Wie auch immer. Irgendwann, ist auch egal, wie es weiterging. Wir übernachteten dann auf dem Boot. Ich schlief schlecht. Sehr schlecht. Ach ja, am nächsten Vormittag, als wir aufwachten, war es immer noch dunkel. Die Wälder ganz verschlossen, ganz undurchdringlich. Nur immer wieder das Geschrei. Da, schon wieder. Wenn man sie nur sehen könnte. Aber nichts ist zu sehen. Nur die dunklen Wälder. Diese verkackten Tiere. Immer nur das Geschrei dieser verkackten Tiere. Da, schon wieder. Ich sehe nichts mehr. Ich weiß. Es ist alles ganz dunkel. Herr Hauptfeldwebel. Ja? Ich glaube, der Fluss ist nicht mehr da. Was? Ich glaube, der Fluss ist verschwunden. Ich habe das Gefühl, wir fahren nicht mehr. Sind Sie sicher? Ich weiß nicht. Aber ich habe das Gefühl, als fühlen wir nicht mehr. Als wäre der Fluss verschwunden. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht. Wir steigen vom Boot und gehen zu Fuß weiter. Aber wohin? Weiter, wir müssen weiter. Aber wo sollen wir denn hin in dieser Finsternis? Wir müssen weiter, kommen Sie. Wo sind Sie? Hier. Der Fluss ist fort. Es ist nichts mehr hier. Kommen Sie. Wir gehen weiter. Also gehen wir weiter. Wir gehen immer weiter. Weiter in die Finsternis. Ich weiß nicht, wie lange wir so gehen. Wir gehen immer weiter. Weiter in die Finsternis. Ich weiß auch nicht mehr. Wohin? Ich weiß auch nicht mehr. Wohin? Ich kann nichts mehr sehen. Alles ist finster. Ich kann nichts mehr sehen. Alles ist dunkel. Ich weiß auch nicht mehr. Warum? Ich weiß nicht mehr. Wozu? Wozu? Wir gehen weiter, immer weiter in die... Angst! Ich habe Angst. Immer weiter in... Angst, die Angst. Die Angst, die kommt und fasst an mein Herz. Wir müssen weiter, weiter, wir müssen weiter in... Die Dings. Oh Gott, die Finsternis. Es ist alles ganz schwarz. Es ist alles so dunkel. Es ist so finster. Es ist so finster. Ja, es ist alles... So finster. Und dann bin ich plötzlich da. Wer sind Sie? Ich bin doch der, den Sie suchen. Das ist gut. Irgendwas ist hier zu hören. Aber ich weiß nicht, was es ist. Eines Nachts, bevor Matthias, Ingo und ich hierher kamen, hatte ich einen Traum. Ich träumte, ich führe mit dem Boot den Fluss hinauf. Da tat sich über dem Fluss eine große Öffnung auf. Einer Höhle ähnlich. Ich erschrak für einen Moment. Aber weil es mein Auftrag verlangte, fuhr ich weiter. Als ich hineinfuhr, begriff ich, dass diese Öffnung nichts anderes war als mein eigener Anus. Und auch wenn das seltsam klingt, es erschien mir nicht besonders ungewöhnlich, denn im Traum herrschen andere Gesetze als in der Wirklichkeit. Ich fuhr also weiter. Um mich herum diese wuchernde Wildnis, immer weiter den Fluss hinauf, tiefer hinein in mein Gedärm, in meinen Körper, in diese merkwürdige Natur. An einer Biegung sah ich auf meiner langen Reise einmal eine brennende Hütte stehen und an anderer Stelle schwammen kleine Affen mit roten Mützen im Wasser. Aber ich konnte diese seltsamen Zeichen, wenn es überhaupt welche waren, nicht deuten. Ich fuhr weiter, lange, und es begann mir mehr und mehr vor dieser Welt zu grauen. Vor dieser Welt, in der alles bebte vor Leben, düsterem, stumpfsinnigem Leben. Ich fuhr weiter, immer weiter. Am Bauchfell vorbei, bis in die Brusthöhle. Dort irgendwann füllte sich plötzlich alles um mich mit Geräusch. Ich wusste zunächst nicht, wo es herkam. Dann aber begriff ich, dass es der Klingelton meines Handys war. Eine große Sehnsucht überkam mich, an mein Telefon zu gehen, eine andere Stimme zu hören, jemand anderen. Aber es war unmöglich. Es war so weit weg. Draußen, in meiner Hosentasche oder auf dem Nachttischchen. Und ich war eingeschlossen. Hier, in dieser Wildnis. Ich sah das Gestrüpp um mich herum. Ich sah die Bäume, ich sah die Adern, die Arterien und Venen. Sie führten mich immer weiter. Tage und Nächte. Es wurde immer finsterer. Und dann war alles ganz dunkel. Und still. Da begriff ich, dass es nicht mehr weiterging, dass ich nun angekommen war. Plötzlich aber packte mich ein Entsetzen, eine unendliche Angst, und ich begann zu rufen. Ich rief und schrie wie verrückt nach meiner Mutter, meinen Geschwistern, meinen Freunden, nach meinen Arbeitskollegen, nach irgendwem. Aber niemand hörte mich. Ich war ganz allein. Dort, in der Finsternis. Und sonst war da nichts. Die Finsternis. Alles ist ja erfüllt von Erwartungen. Am Ende der Geschichte und also am Ende der Reise. In der finstersten Ecke des Schuppens schließlich erwartet man das geheimnisvolle Tier. Aber dann, zuletzt, ist da nur ein bisschen gammeliges Heu. Als ich 11 Jahre alt war, sah ich in einem Wissensbuch meines Mitschülers Martin Delling die bunte Abbildung einer Vakuumpumpe. Ich fragte ihn, was das sei, ein Vakuum. Und Martin Delling sagte, das ist, wenn da nichts ist. Und auf dem Nachhauseweg von der Schule lief ich auf der Krummholzallee durch das Wäldchen. Und es war mir, als lief ich nur herum in meiner eigenen unendlichen Dummheit. Denn ich konnte das nicht verstehen. Zu Hause fragte ich meine Mutter, die gerade kochte, ob im Nichts dann eben Luft sei. Aber meine Mutter sagte, nein, da wo nichts ist, da ist halt nichts. kann man nicht verstehen, bitte. Versteh das und jetzt sei so gut und hilf mir beim Kochen. Und ich war so gut und half ihr beim Kochen. Natürlich fragten wir Deutinger, als wir ihn gefunden hatten, warum er das Schreckliche, das er getan hat. Wir fragten, warum? Hast du es getan? Warum nur? Warum? Und Deutinger sagte es uns halt, er sagte. In meinem Auftrag war die Rede von einigen Dutzend feindlichen Kämpfern, die wir für einen Luftschlag aufspüren sollten. Also habe ich für meine Rechnung den denkbaren Minimalwert genommen. 2 Dutzend. Dann habe ich gerechnet, dass wir drei, Ingo, Matthias und ich, diese 2 Dutzend Kämpfe töten. Ich habe also 3 minus 24 gerechnet. Da kam dann aber minus 21 raus, was natürlich nicht geht. Dann habe ich begriffen, inwiefern ich falsch gerechnet hatte. Ich habe also nochmal gerechnet, diesmal 24 minus 3, also 21. Aber auch das war natürlich nicht ganz richtig, denn wir drei gehörten ja nicht zu den 24. Also habe ich gerechnet, dass zunächst 24 da sind, dann kommen wir drei Soldaten noch dazu, also plus 3. Und dann werden 24 getötet, also minus 24. Da kommt dann als Ergebnis 3 raus. So stimmt es. Aber ich hatte die Rechnung mit 24 begonnen und am Ende kamen nur 3 raus. Da begriff ich, was für ein Irrsinn das war. Ich war Soldat geworden, weil ich den Krieg, auch wenn er schrecklich sein mag, letztlich für notwendig halte, denn letztlich führen wir ihn, um zu verhindern, dass noch mehr Menschen sterben. Wir führen ihn, damit möglichst wenige sterben. Ich tötete Ingo und Matthias im Schlaf, damit sie nichts spüren. Als ich mich aber selbst töten wollte, wurde mir plötzlich klar, dass es besser ist, es nicht zu tun. So kommen sogar nur 2 ums Leben. Das war's, was Deutinger uns sagte. Er wusste, dass man ihn deswegen für irrsinnig halten würde. Er sagte, ich bin nicht irrsinnig. Es ist das Menschlichste, was hier möglich ist. Und um ehrlich zu sein, war das, was er sagte, für mich verständlich. Ja, ich verstand ihn. Aber das ist ja trotzdem auch nur so ein Text und nicht, worum es eigentlich geht. Denn es ist ja nicht hier, das Grauen. Es geschieht hier ja nicht. Man darf das nicht verwechseln mit dem, was in der Wirklichkeit geschieht. Denn da findet das Grauen ja statt. Aber das wissen Sie ja. Wie die Geschichte nun aufhört, in der ersten Fassung kam ich am Ende gar nicht mehr vor. Denn letztlich ging es hier nie um mich. Vielleicht ist das keine Neuigkeit, aber für mich war es trotzdem eine sehr traurige Erkenntnis. Und in der zweiten Fassung ließ Pellner mich bei Deutinger zurück. Aber auch der war nicht mehr da. Das stimmt. Und in der danach brachte ich mich um mit einem kleinen Draht und einem Stock aus Holz. Und einer leeren Kugelschreiberhülle. Wieder ein Geräusch. Aber dieses ist zu erkennen. Es ist das Singen eines kleinen Hasen, der blutend in einer Falle klemmt. Und ein andermal hörte einfach alles auf. Nur ein Wind war noch zu hören. Er rauschte in irgendwelchen Bäumen, die es hier eigentlich gar nicht gibt. Da hört man es ja. Genauso war's. Ich hatte es ja gesagt. Und wieder ein andermal ging Hauptfeldwebel Pellner, wahrscheinlich um seinen Auftrag zu erfüllen. Welchen Auftrag? Er sollte meine Koordinaten durchgeben. Für einen Luftschlag. Ja, richtig. Ich blieb ja da, um dich mit meiner Anwesenheit zu schützen. Ja. Das werde ich dir nicht vergessen. Aber natürlich war es schwer für mich, nicht mit Pellner zu gehen. Ich hatte ja diese ganze Reise mit ihm gemacht. Bis hierher. Ich lief durch die Finsternis. Es war alles ganz still. Ich lief und lief. Es war dunkel, aber ich konnte mich orientieren. Ich hatte das Gefühl, auch in mir sei alles ganz dunkel und ruhig. Es war, als ginge ich nur in mir selbst umher. Die Finsternis machte mir keine Angst, nein. Sie war ganz einfach, beinahe lächerlich. Das Boot lag dort. Ich konnte es nicht sehen, aber ich wusste es. Als ich mich näherte, spürte ich, dass dort noch jemand war. Wer sind Sie? Ich heiße Toftau. Verschwinden Sie, hauen Sie ab von meinem Boot. Nein, ich werde nicht gehen. Sie haben hier nichts zu suchen. Doch. Was soll das? Hauen Sie ab, Sie Fatzke. Nein, ich bleibe hier. Sie müssen wissen, ich bin ins Meer gestürzt, als mein Freund Ultimo und ich in unserer Not ein Schiff entern wollten. Ich bin untergegangen. Ich bin auf den Grund gesunken. Ich war verloren. Aber wir waren immer verloren. Es bedeutet für uns nichts. Ich habe mich auf den Weg gemacht. Ich bin über den Grund des Meeres gelaufen, um hierher zu kommen. Ich bin in die Mündung gelaufen. Ich bin den Fluss hineingelaufen. Ich bin diesem Strang gefolgt. Bis hierher. So ein Blödsinn. Sie haben hier nichts zu suchen. Hauen Sie ab. Wo soll ich denn hin? Das ist auch unsere. Das ist doch auch meine Geschichte. Unsinn. Ich lasse mich von Ihnen nicht aufhalten. Ich habe ein Recht darauf, hier vorzukommen. Wer hört mich denn sonst? Wo soll ich von mir erzählen? Wenn nicht hier. Was weiß ich? Lassen Sie mich in Ruhe. Sie kommen hier jetzt nicht vor. Verschwinden Sie. Ich werde jetzt meine Geschichte erzählen. Ich erzähle jetzt meine Geschichte. Damals, als ich ein Kind war. Oft Kreide auf denen. Das war so üblich. Und ich lief und hörte und schraubte zwischen den Dingen herum. Auch Bäumen. Meine Mutter. Mein Vater. Und Autos gab es wenige. Dafür aber den Abend, die kühle Nacht. Palmzweiggeräte. Ich hörte, was erzählt wurde. Tiere, die etwas tun. Anderes auch. Ich erinnere mich genau, was es sollte. Und das Schilf. Vielleicht sind die Dinge jetzt so sehr umgeben. Aber damals war es anders. Eine Tür auf der Straße. Wolle, die nicht lange in der Luft blieb. Würde ich mal sagen. Hirse! Unter bestimmten Bedingungen. Ah, sagten wir. Oder wir flüsterten. Und Danke und Hausflur. Und mit Kieseln war das. Selten, aber auch ungewöhnlich. Ich hatte das Rascheln von Papier. Wenn man stäubt. Ultimo und ich. Lange schon zuvor. Ja doch. Und immer wieder auch Abhänge und Schmutz und Hölzchen. Darauf hatten wir so gewartet. Und da fiel es herab. Wie Glasscherben? Nein, eher als Anrufe morgens und... Ich verstehe gar nichts, Mann. Was wollen Sie denn? Was reden Sie denn da? Sie reden ja den totalen Stuss. Ich schoss mehrmals. Kein Geräusch. Es war alles ganz einfach. Stille. Als ich das Boot bestiegen hatte, sendete ich die Koordinaten an das Lagerzentrum, denn so lautete der Auftrag. Ich verstehe, dass es schwer war, nicht mit ihm zu gehen. Du hast ja auch sowas zu ihm gesagt, bevor er ging. Was denn? Du hast zu ihm gesagt, dass du die Hoffnung hast, dass ihr euch immerhin erkannt habt. Auch wenn du wüsstest, dass ihr keine Freunde geworden seid. Und was hat Pellner geantwortet? Ich weiß nicht. Ich glaube, er hat gesagt, mag sein. Oder irgendwas Ähnliches. Die lächerliche Finsternis. Hörspiel von Wolfram Lotz. Sie hörten als Ultimo, Papagei, Julian Greis. Oliver Pellner, Christoph Luser. Dorsch, Alexander Scher. Karl Deutinger, Cornelius Obonja. Bojan Stojkovic, Krüker, Tim Safey. Reverend Carter, Andreas Grotger. Lodetti, Lippenbär, Johann von Bülow. Toftau, Panja, Lars Rudolf und Kirstin Petri. Sowie den Chor der Lemgo-Grundschule Berlin. Ton und Technik, Dietmar Rözel, Andreas Völzing und John Krohl. Regieassistenz, Konstanze Renner. Komposition, Zeitblum. Regie, Leonhard Koppelmann. Produktion, Südwestrundfunk 2015. Thank you. In einem musikalischen Zwischenspiel hörten sie den Trompeter Jörn Hassel mit Ausschnitten aus seinen Alben Last Night the Moon Came Dropping Its Clothes in the Street und Murray for Street.